Wo bleibst du denn? Gerti! Ingrid und Katharina sind schon am Verhungern. Hast du wieder eine Tablette zu viel erwischt? Vermutlich. Sie baut ab, unser Gerti. Naja, wir werden alle nicht fitter. Und der Theo, der kümmert sich schon lange nicht mehr um sie. Wir fangen ohne sie an. Schenk Kaffee ein, Ingrid. In einer Nacht aus Feuer. Von Friedrich Arni. Musik Bernd Koi. Regie Jörg Schlüter. Willst du noch mal runtergehen? Wahrscheinlich. Eins, zwei, drei. Ist ihr alter Wecker wieder stehen geblieben? Zwei. Sie kommt schon noch. Sie ist wegen Theo so geworden. Ach, sie lässt sich gehen. Ach, das stimmt doch nicht. Natürlich stimmt das. Der Theo hat sich bei ihr eingenistet und das erträgt sie nicht. So. Der wird jetzt bald 50. Das ist doch schrecklich. Ja. Das war eine schwere Zeit für ihn. Erst der Rausschmiss und dann die lange Arbeitslosigkeit. Und wie lange dauert das schon? 10 Jahre mindestens. So lange doch noch nicht. Mindestens. Ach, spielen wir weiter? Du musst aussetzen, Ingrid. Los. Bitte? Ja. Also wenn sie in einer halben Stunde noch nicht hier ist, dann nehme ich den Schlüssel, den ich für Notfälle habe. Ja. Rot ist Trumpf. Nummer nur eins, genau. Kommt. Was macht denn die liebe Gilla? Was soll denn die Frage? Wie jetzt? Darf ich die nichts mehr fragen, oder was? Was macht denn die Liebe? Wenn man sowas fragt, ein Typ, der wirklich null Ahnung hat, wie man eine Frau anspricht. Was macht denn die Liebe? Okay, komm, vergiss es wieder, ja? Vergiss es einfach. Ja, zum Wohl, Theo. Willst du was essen? Ich habe einen leckeren Eintopf von gestern. Heute ist Freitag. Da esse ich kein Fleisch. Hab ich ganz vergessen. Bist ja brutalst katholisch. Pass auf, nerv mich bloß nicht. Wie geht's deiner Mutter? Ich hab dich was gefragt. Der geht's gut. Gib mir einen kurzen. Bitte. Bitte. Soll ich den Voraus bezahlen? Mach doch, was du willst. Spürst du was? Nichts. Ich finde den Puls nicht. Komm doch mal her. Ich trau mich nicht. Soll ich hier die Augen schließen? Guck doch mal, wie sie zur Decke hinaufstarrt. Glaubst du, es war ein Infarkt? Ja, was denn sonst? Geh rauf und ruf die Polizei an. Ich bleib so lange hier. Die arme Gerti. Ja, hast du denn die Handynummer von Theo? Erst die Polizei und den Arzt. Beeil dich, Katharina. Ach. Kennen Sie die Frau auf dem Foto? Oh Gott. Das ist ja... Das ist die Mutter von Theo. Ja, der ist gerade... Auf der Toilette? Ja, was ist denn mit der Frau Jacobi passiert? Ihr Gesicht, das sieht ja schrecklich aus. Und, Moment, wieso, wenn Sie von der Mordkommission sind, Gerichtsmediziner geht nicht davon aus, dass Frau Jacobi eines natürlichen Todes gestorben ist. Zumindest nach dem ersten Augenschein. Nach dem ersten Augenschein? Was soll der? Ich meine, was soll das? Also, Frau Timm. Gila, alle sagen Gila. Gila, nochmal meine Frage. Seit wann heute Morgen war Theo Jacobi bei Ihnen? Seit wann genau? Ja, das ist ein Stammlokal, der kommt fast jeden Tag. Manchmal schon kurz nachdem ich aufsperre. Was weiß ich, ja, gegen 9:30. Heute auch? Heute auch. Theo, Stell dir vor, was der Kommissar gerade... Herr Jacobi, Sie brauchen sich erst gar nicht wieder hinzusetzen. Sie müssen Ihre tote Mutter identifizieren. Meine Mutter ist tot? Karl Dietrichs, Kripo Unna, Mordkommission. Ich ermittle im Todesfall Ihrer Mutter Luitgard Jacobi. Wieso denn? Bitte? Wieso ermitteln Sie da? Was denn? Wissen Sie, wie sie gestorben ist? Nein. Einem Herzinfarkt? Sie hat Medikamente genommen, sie hat 2 Bypässe, hohen Blutdruck. Kommen Sie mit, Herr Jacobi. Mein Wagen steht direkt auf der Löhnstraße. Wir haben viel zu tun. Ich habe gar nichts zu tun. Ich bin Prekariat. Hm? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier bin? Die alte Mulisch und 2. Stock, die heißt mich. Die hält mich für einen Schmarotzer. Bezahlen Sie jetzt Ihre Zeche und dann los. Na, noch eins, Giller. Und einen kurzen auch auf den Schrecken. Soll ich Sie von meinem Kollegen abführen lassen, Herr Jacobi? Das macht 21,50, Theo. Verräterin. Ich schwör's! Als ich heute Morgen weg bin, da hat sie noch gelebt. Sie hat geatmet. Sie war wach. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein. War kurz vor 8. Das ist eine Zeit, da spreche ich nicht. Da bin ich komplett wortlos. Nur... Wo sind denn die Matratzen und die Kissen hin? Werden von unseren Spezialisten untersucht. Keine Angst, sie bekommen alles wieder. Auch die Kissen von der Wohnzimmerkammer. Was ist mit den Kissen? Das ist Diebstahl! Sie hatten wieder Streit mit ihrer Mutter. Gestern Abend. Müssen wir hier im Schlafzimmer rumstehen? Können wir nicht rübergehen? Hier riecht's auch nicht so gut. Sie bleiben hier. Hey, loslassen. Das ist Folter, was Sie hier machen. Ihre Mutter hatte Angst vor Ihnen. Sie haben sie bedroht. Worum ging es bei Ihren Auseinandersetzungen? Wir hatten keine Auseinandersetzung. Da sind die Nachbarn anderer Meinung, Herr Jacobi. Die Mulisch von oben? Ist sie scharf auf das Geld meiner Mutter. Meine Mutter, die hat nämlich gespart. Eiserne Reserve. Hat man das früher genannt. Das nennt man immer noch so. Und Sie sind auch scharf drauf. Ich nicht. Ich kriege Hartz IV. 1-2 Monate. Da fange ich bei Wewelsfried an. In der großen Maschinenbaufabrik in Dortmund. Ich bin nämlich gelernter Schlosser. Obwohl Sie sich die Miete für eine eigene kleine Wohnung hätten leisten können, haben Sie die letzten 11 Jahre hier gelebt. Warum? Meine Mutter ist zuliebe. Hat sie gefürchtet allein. Die war oft krank. Die hat mich um sie gekümmert. Und die Mulisch! Ist eine Denunziantin! Wir fahren jetzt zu einer offiziellen Vernehmung in mein Büro und ich vernehme Sie als Zeugen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass wir die Vernehmung morgen früh wiederholen werden, wenn Sie wieder nüchtern sind. Ich bin komplett nüchtern! Was empfinden Sie, wenn Sie das Bett betrachten, in dem Ihre Mutter ermordet wurde? Das waren kostbare Bio-Kaltschaum-Matratzen mit eingesteppter Schur. Wolle. Vom Schaf. Boah, das Wasser schmeckt scheiße. Schorle wird besser. Trinken Sie ja nicht jeden Tag so viel? Pilz, Schnaps, Eierlikör. Der Eierlikör ist mein Frühstück. Ich hab meine Mutter nicht! Nachdem Sie die Wohnung heute Morgen verlassen hatten, sind Sie nicht wieder zurückgekehrt. Ich... Das ist nicht schon gesagt? Ich war bei Thorwald und danach war ich bei Gila. Ich bin jeden Tag bei Gila. Warum waren Sie vorher im blauen Eck bei Thorwald Günther? Weil die Gila da noch nicht auf hatte. Die Gila öffnet nämlich erst um 9. Sie haben sich im blauen Eck lange die Hände und das Gesicht gewaschen. Nächste Wiederholung. An Ihrer Wohnungstür gibt es keine Einbruchsspuren. Der Täter hatte einen Schlüssel. Das Bettgestell Ihrer Mutter ist übersät mit Ihren Fingerspuren. Ich hab ihn doch erklärt. Ich pflege meine Mutter. Und die Streitigkeiten zwischen Ihnen und Ihrer Mutter sind nicht nur im Haus bekannt. Da mit Nachbarn am Eichendorfweg gesprochen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Nun erklären Sie mir mal endlich, was da los war zwischen den beiden. Was da los war? Was war da los? Da war los, dass ich weg wollte. Und meine Mutter wollte das nicht. Kann ich Bier haben? Warum sind Sie sich einfach ausgezogen? Herr Jacobi, wenn Sie nicht reden, behalte ich Sie über Nacht hier. Ich bin Zeuge und sonst gar nichts. Und ich sag, meine Mutter hat noch gelebt heute Morgen. Fertig. Und ich lass mich nicht einschüchtern, du. Und schon gar nicht von der Polizei. Mich schüchtert überhaupt niemand mehr an. Ist das soweit klar in Ihrem Kopf? Ihre Mutter hat Sie eingeschüchtert. Nein! Nein, hat sie nicht. Sie hatte Angst, ich gehe weg. Muss man verstehen, sie war eine alte Frau, immer allein. Mein Vater ist weg, da war ich 7. Seitdem hat sie für uns beide gesorgt. Da muss man Nachsicht mit haben. Ha? Was denn sonst? Und Sie hatten Nachsicht mit Ihrer Mutter. Selbstverständlich, Herr Diederichs. Sie lügen mich an. Kann ich jetzt gehen? Ich muss mich um die Beerdigung kümmern. Jetzt? Um 8:30 Uhr abends? Das sieht aus. Ich muss was trinken. So eine Drecksau! Bulle! Hey, pass auf, du! Spinnst du? Was soll denn das? Hörst du mich? Meinst du mich? Komm mal her. Na komm her, du zuerst. Ha? Du das zuerst, na los! Komm, lass mich in Ruhe, du Witzfigur. Hey! Ja, so! Jetzt bist du dran. Ha? Du bist eine Witzfigur. Nein! Du bist eine Witzfigur! Und jetzt bring ich dich um. Pilot, pass doch mal auf! Weggelaufen wie ein Hase! Habt ihr es gesehen? Wie der davon gerannt ist im Zickzackkurs in Hase. Hase! Ihr seid alle Hasen. Der Rabbits auf Unna. Erst rammeln, dann weglaufen. Aber heute Nacht ist Schluss mit Weglaufen. Diederichs? Ich bin's. Er hat beinahe eine Schlägerei angezettelt. Mussten Sie eingreifen? Nee, das Opfer lief zum Glück weg. Die Zielperson ist jetzt Richtung Iserlohner Straße unterwegs. Eine Zivilstreife ist auf dem Weg. Sie bleiben aber weiter dran. Jetzt biegt er die Goethestraße ein. Ah, das ist in der Nähe seiner Wohnung. Ja, weiß ich. Moment, er geht nicht in den Eichendorfweg. Ich melde mich später wieder. Theo. Ich hab keine Ahnung, wovon du die ganze Zeit laberst, Mann. Siehst nicht, ich hab zu tun. Du hast mich bei der Polizei verkauft. Was hab ich? Verkauft? Das kriegst du zurück, du Arbeiter. Das ist mir scheißegal, ob du schon im Knast warst, brutaler Schläger bist. Hast du mich verstanden? Ach, leck mich am Arsch. Ich verstehe kein Wort. Willst du noch eins oder nicht? Dann mach Platz hier. Gute Nacht, Verräter. Halt! Nacht! Zünd dich euch alle an! Das liebe Theolein. Stille Theo, der genügsame Theo. Tut mir leid, Mama, du hast dich getäuscht. Ich war gar nicht der, den du in mir gesehen hast. Nein, nicht wegen deiner Kurzsichtigkeit. Nein, hab dir deswegen extra eine Brille gekauft. Nein. Du hast das wahre Theolein nicht sehen können, weil er ganz tief da drin, hinter der Haut und den Knochen, unsichtbar. Obwohl alle immer gesagt haben, der ist nur Haut und Knochen. Ja. Denkt der Torwald, der kann mich einschüchtern mit seinen 2 Zentner, seinen Oberarmen wie Oberschenkeln. Und die Mulisch mit ihren Drohungen, dass sie zur Polizei geht, mich anzeigt, weil ich angeblich mit dem Messer um meine Mutter los bin. Geht dich das was an? Hä? Der kleine Theo. Was sagt die nie wieder zu mir? Und? Was macht er jetzt? Er lacht wieder vor sich hin. Wartet er auf jemanden? Moment, jetzt geht er weiter. Ich folge ihm zu Fuß, wie besprochen. Wenn er nochmal in eine Kneipe geht, versuchen Sie, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Was willst du so spät? Ich will mich entschuldigen. Jetzt bin ich ganz... Du willst dich entschuldigen? Ja, das ist sehr wichtig für mich. Bitte, darf ich kurz reinkommen? Es war so ein brutaler Tag, weil die Polizei glaubt, dass ich was mit dem Tod von Mama zu tun habe. Ich war bis gerade eben auf dem Kommissariat. Aber jetzt ist es vorbei. Sie haben einen Verdächtigen. Einen Verdächtigen? Wirklich, ja, Theo? Ja, ein Zeuge hier aus dem Eichendorfweg hat jemand beobachtet und eine Beschreibung abgegeben. Die Fahndung läuft. Die Mama ist tatsächlich ermordet worden. Ach, das ist ja alles so furchtbar, Theo. Darf ich kurz reinkommen? Bitte, ich mag nicht gleich in unsere Wohnung. Bitte, Frau Monisch. Ich weiß nicht, ich war fast schon im Bett. Ach was, natürlich darfst du reinkommen. Komm, wir trinken Abzacker zusammen. Vielen, vielen Dank, Frau Mulisch. Sie haben sich gut verstanden mit dem Kommissar. Weiß ich schon. Sie haben behauptet, ich wäre mit dem Messer auf meine Mama losgegangen. Das hat mir deine Mutter selber erzählt. Ich hab dich nie... Was soll das denn? Was willst du mit dem Kissen? Leg das wieder hin! Keine Rolle mehr. Du Verräterin, ich schaffe heute alle ab. Alle, die schuld sind an mir. Verstehst du? Heute ist die Nacht, du sollst verrecken. Ich habe dir nie einen Vorwurf gemacht, Theo. Also hör doch auf, mir Vorwürfe zu machen. Ich habe getan, was ich konnte als Mutter. Besseres Leben hat es eben nicht gegeben für uns. Für dich nicht und für mich nicht. Und für die meisten hier in der Gegend nicht. Wir sind nichts Besonderes. Maul halten! Das war nicht gut, was du letzten Freitag auf Schloss Operdicke getan hast. Du hättest dich vor den Ehrengästen nicht so verhalten dürfen. Die arme alte Frau hat dich auf die Welt gebracht. Du hast sie öffentlich beschimpft. Ich habe mich so zu Tode geschämt. Schäm dich weiter zu Tode. Ich habe dich sogar in Schutz genommen nach deinem Auftritt auf dem Schloss. Da war ich die Einzige. Ich habe zu deiner Mutter gesagt, du hättest zu viel getrunken. Und du warst aufgeregt, weil dein Name erwähnt worden ist. Der Oberbürgermeister war da. Alle drängten sich um die alte Agnes. Die alte Hexe. Nimm das Kissen weg, Theo. Deine Mutter hätte dich nicht zwingen dürfen, die Wohnung mit ihr zu teilen. Habe ich ihr auch gesagt. Stirb, du Hexe. Frau ist erstickt worden und uns fehlt die Tatwaffe. Na, versuchen Sie ins Haus zu kommen. Na, klingeln Sie irgendwo. Geben Sie sich als Polizist zu erkennen. Wenn Theo Jacobi das mitkriegen sollte, dann ziehe ich Sie als Beschatter ab. Okay, mach ich. Hallo? Wer ist da? Frau Mulisch? Wer sind Sie? Most ist mein Name, Polizei Unna. Entschuldigen Sie die späte Störung, kann ich Sie kurz sprechen? Jetzt noch? Wozu denn? Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Mulisch. Danke. damit ich ihn gut sehen kann. Können Sie meinen Namen lesen? Sehen Sie das Wappen? Sie haben mich erschreckt, Herr Most. Das tut mir leid. Sind Sie allein? Mein Mann ist vor 8 Jahren verstorben. Seither lebe ich allein. Haben Sie im Laufe des Abends mit Theo Jacobi gesprochen? Persönlich oder am Telefon? Mit Theo? Nein. Die Wohnung ist doch versiegelt. Der wird irgendwo in einer Pension übernachten. Oder bei einem Freund. Kennt er außer Ihnen noch andere Mieter im Haus? Mieter, mit denen er befreundet ist? Theo ist mit niemandem hier befreundet. Er hat nie den Kontakt gesucht. Seine Mutter aber auch nicht. Ich war, glaube ich, ihre einzige nähere Bekannte. Wir trafen uns regelmäßig zum Kartenspielen oder Frühstücken mit meinen Freundinnen, Frau Löss und Frau Wiesel. Aber das habe ich Ihrem Kollegen alles schon erzählt. Ja, ja. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Theo Jacobi hat vor etwa einer Stunde das Haus betreten und es seitdem nicht mehr verlassen. Und das Siegel im ersten Stock ist unversehrt. Kann nicht sein, dass Theo im Haus ist. Warum nicht? Bitte? Verheimlichen Sie mir etwas, Frau Mulisch? Nein, Herr Kommissar, ich verheimliche Ihnen nichts. Auch nicht, dass ich sehr müde bin und jetzt endlich schlafen will. Na, dann sperren Sie mal gut ab. Zum Keller. Die Hintertür ist von innen abgeschlossen. Nein, kein Problem. Okay. Und jetzt? Wieso haben Sie nicht gesagt, dass ich hier bin? Ich bin kein Verdächtiger. Die Polizei verfolgt dich. Ich habe meine Mutter nicht umgebracht. Wer denn sonst, Theo? Wieso haben Sie mich da nicht verraten? Wieso nicht? Kollegen? Ja. Er kommt über die Hinterhöfe Richtung Lerschstraße. Beeilt euch. Frau Mulisch? Frau Mulisch! Frau Mulisch? Frau Mulisch? Frau Mulisch, sind Sie da drin? Frau Mulisch? Können Sie mich hören, Frau Mulisch? Warten Sie, ich mache Ihnen die Fesseln an. Einen Moment, ja. Hören Sie mich, Frau Mulisch? Können Sie die Augen öffnen? Gleich kommt Hilfe, Frau Mulisch. Ja, Most. Bewohner, ich brauche einen Notarzt. Eichendorfweg 8, 2. Stock. So, Frau Mulisch, kommen Sie hoch. Ja, kommen Sie hoch. Können Sie mich verstehen, Frau Mulisch? Ja. Fahr los, ich hab's eilig. Haben Sie Geld? Sag mal, hast du verstopfte Ohren? Ich hab gesagt, du sollst Gas geben. Haben Sie Geld? Ja, yeah, mein Gott, 50 Euro. Reicht das? Brauchst du einen Stadtplan? Und wohin? Das sag ich dir noch. Raus aus Unna. Person ist entwischt. In ein Taxi. Wir hatten unseren Wagen zu weit weg. Wir konnten in der Gasse, in die er vom Haus aus geflüchtet ist, nicht parken. Richtung Goethestraße, denke ich. Er hat einfach alles verloren, der Theo. Nein, nicht sprechen, Frau Mulisch. Bleiben Sie einfach da liegen und der Arzt kommt jeden Moment. Seine Träume, meine ich. Seinen Glauben an sich selbst. Das ist doch so wichtig für einen jungen Menschen. Jetzt ist er schon fast 50 und er lebt bei der Lüttgard. Das ist doch kein Zustand. Haben Sie davon gehört, wie er letzte Woche bei der 90-Jahr-Feier der Frau Stricker fast die ganze Zeremonie gesprengt hätte? Ja, ja, mein Chef, der Hauptkommissar Dietrichs, war da und hat's mir erzählt. Er war betrunken, das schon, aber da war noch mehr. Der Theo hat der Frau Stricker vor allen Leuten vorgeworfen, dass sie ihn auf die Welt gebracht hat. Hm. Stellt sie sich das vor? Was für ein Gedanke. Und alles vor dem Oberbürgermeister, vor den Honorationen, vor der Festgemeinde. Eine Blamage. Die Lüttgard hat sich zu Tode geschämt. Entschuldigung, das war jetzt ungehörig. Der Theo hat gar nicht mehr aufgehört, die Frau Stricker zu beschimpfen. Dass sie schuld an seinem Leben und überhaupt an allem. Wenn ihr Chef nicht eingegriffen hätte, dann wäre der Theo womöglich noch losgegangen auf die arme Frau und hätte sie geschlagen. Theolein, er hat seinen Weg einfach nicht gefunden. Und das, Theolein, ist die Kutsche der Hexe Neise. Brauchst keine Angst zu haben. Warum haben die Pferde so komische Gesichter, Mama? Das sind bloß Masken. Und schau, die Kutsche ist ganz mit Fell bedeckt. Warum? Damit die arme Frau nicht frieren muss. Denn es ist bitter kalt. Weißt du noch, was für ein Geheimnis die Frau Neise zu Hause aufbewahrt, wovon niemand etwas wissen darf? Denk nach, Theolein. Weiß nicht mehr. Die sind gruselig, die Bilder. Ein goldenes Spinnrad hat sie zu Hause auf ihrem Wasserschloss auf dem Hügel. Und weißt du, von wem sie das goldene Spinnrad geschenkt bekommen hat? Hm. Soll ich's dir ins Ohr flüstern? Hm. Von Teufel, ja. Aber der Teufel war ein schöner Mann. Er trug einen grünen Mantel und einen roten Hut. Gibt's immer noch Hexen, Mama? Das kann man nie wissen. Ist die Frau Musis eine Hexe? Die Frau Mulisch? Nein. Und die Agnes? Die Agnes ist ganz bestimmt keine Hexe. Die hat dich doch auf die Welt gebracht, Theolein. Die Macht, dass die kleinen Kinder das Licht der Welt erblicken. So wie du. Ach so. Wo kommst du her? Aus Togo. Gibt's da Hexen? Natürlich. Auch solche, die spinnen? Ich nehme diesen Weg zum Haus Obhertike. Ist Ihnen das recht? Fahr einfach. Ich möchte nicht, dass Sie mich duzen, nur weil ich schwarz bin. Aber du fährst und ich zahle. Hören Sie bitte auf, mich zu duzen. Ich wollte auch mal Taxifahrer werden. Ich war auch einer. Ich bin gefahren. Obwohl alle behauptet haben, ich hätte keinen Orientierungssinn. Ich kenne mich in Dortmund genauso gut aus wie Schwerte. Und so wie du fährst, ist total scheiße. Ich will zum Wasserschloss keine Sightseeing-Tour machen. Sag mal, hast du überhaupt einen Führerschein? Wenn Sie mich weiter beleidigen, rufe ich in die Zentrale an und lasse Sie hier aussteigen. Ist mir egal, wie Sie weiterkommen. Kann ich dir sagen, wie ich dann weiterkomme? Mit dem Taxi. Aufhören! Lass das nicht! Ich krieg keine Luft! Bitte! Ich habe keine Ahnung, wo der Theo ist. Ich weiß nicht, was er angestellt hat und es geht mich auch nichts an. Das gilt für alle meine Gäste. Sie liebt ihre Gäste. Wunderbar. Also, wann ist Theo Jacobi heute Morgen hierher gekommen? Um 8? 9? Ab 9:15? 10? Wann genau, Frau Tim? Gilla? 8:30. Also ungefähr. Ich schau doch nicht auf die Uhr. Ich sperre den Laden auf und die Zeit rennt los. Und wie Sie sehen, rennt sie immer noch. Ja, das sehen wir. Und sie wird auch weiter rennen, wenn Sie längst still auf einem Stuhl im Polizeipräsidium sitzen. Theo war nicht 8:30 hier, sondern... Ich habe wirklich nicht auf die Uhr geschaut. Mein Gott, ja, vielleicht war es etwas später. 9:30? 9:30? Könnte 10 gewesen sein. Könnte, aber auch nicht. Was wollen Sie denn vom Theo? Das ist doch... Das ist ein armer Hund. Der lebt bei seiner Mutter, der hat kein Geld. Und das Geld, was er nicht hat, das schmeißt er auch noch zum Fenster raus. Bei Ihnen zum Beispiel. Er spielt Lotto. Er wettet auf Pferde. Da versteht er gar nichts von Pferden. Er hasst Pferde sogar. Er hasst überhaupt ziemlich viel. Was ist denn jetzt mit seiner Mutter? Ich meine, wie ist sie gestorben? Sie ist ermordet worden. Aber doch nicht vom Theo. Das ist lächerlich. Und wieso ist das lächerlich? Weil der Theo viel zu feige ist. Der redet eine Menge, ja, auch mal laut, wenn er zu viel getrunken hat. Aber der tut doch niemandem was. Dazu ist er viel zu schwach, zu unentschlossen. Das ist einer von denen, die Klappe aufreißen und weiter passiert da nichts. Wollen Sie behaupten, der Theo hätte seine Mutter ermordet? Der bringt sich doch eher selber um. Dazu ist er wahrscheinlich auch nicht manns genug. So, und jetzt wirklich, ich entschuldige. Gegen ja, ich 10, muss mal... sagten Sie, war Theo hier. Hat er erwähnt, was er heute noch vorhat? Nein, er hat nicht viel geredet, ausnahmsweise. Was er mitgenommen aus Bleich? Ich meine, Sie haben ihn doch selber gesehen. Und eigentlich trinkt er morgens auch noch keinen Schnaps. Es gibt doch einfach so Leute, die kommen nicht richtig aufs Gleis, ihr ganzes Leben lang nicht und niemand weiß wieso. Nicht mal sie selber. Hat er Ihnen im Lauf der Woche von den Ereignissen auf dem Schloss erzählt? Er hat nur gesagt, die Leute hätten ihn mit ihrer Untertänigkeit gegenüber der Alten provoziert. Also irgendwie sowas in der Art, hat er gesagt. Er fand die Gäste untertänig? Es war ein 90. Geburtstag und diese Hebamme hat ja sogar den Oberbürgermeister auf die Welt gebracht. Stand ja da in der Zeitung. Richtig, und den Theo auch. Deswegen war er eingeladen. Gilla! Was weiß ich, was sich in diesem Kopf Gilla abspielt, aber der Theo ist kein Mörder. Gilla! Ja, ich komm! Entschuldigung. Ich bin auf dem Weg! Die Kollegen sollen zum Schloss fahren, mal nachschauen. Ich rufe an. Sie waren ja vor einer Woche dabei. Sie haben ja sogar Schlimmeres verhindert. Was wollte der Jacobi mit seiner Aktion? Das hat niemand verstanden. Ich habe kurz mit seiner Mutter gesprochen. Die war am Boden zerstört. Konnte mir keine Antwort geben. Ach, ich hoffe, die Fahndung hat schnellen Erfolg. Die Frau Mulisch, die sagte noch, Theo Jacobi habe sie wiederholt als Hexe beschimpft. Und sowas habe er noch nie getan. Als Hexe? Ja, als Hexe Neise. Die mit dem goldenen Spinnrad. Ich fand das Märchen immer gruselig. Was war das mit der Hexe Neise? Alle Lichter abgebrannt im tiefen, tiefen Togoland. Hast du gewusst? Es liegt im Westturm. War ja klar, die Alte schläft nie. Die verbraucht ihren kostenlosen Strom. Hallo! Ich bin's! Der Theo kommt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es uns gerade noch rechtzeitig, muss ich sagen, denn unsere Handwerker im Landkreis sind gut im Geschäft. Dass es uns noch rechtzeitig zum Geburtstag unserer Jubilarin gelungen ist, den letzten Stromanschluss in den Westturm zu legen, sodass unsere verehrte Agnes Stricker keine Sorgen mehr um ihre Augen haben muss, wenn Sie nachts wieder einmal in Ihren geliebten Sagen und Märchenbüchern schmücken, es nicht wieder möglich zu schenken, so wie Sie so vielen in diesem Saal durch Ihre göttlichen Hände zum Licht verholfen haben. Der Theo ist auch da, habe ich gehört. Er war so still. Das war das einzige Baby, das ich je hatte, das keinen Laut von sich gegeben hat. Keinen einzigen Laut. Es war eigentlich schon zum Fürchten. Ja, Agnes, ich bin da. Der Theo ist schon da. Agnes, das ist zum Fürchten. Mäuschen still. War das kleine Theolein. So was habe ich noch nie erlebt gehabt. Und ich habe es nie vergessen. Manchmal hätte ich schon gerne gewusst, was für Menschen aus den Babys geworden sind, die ich in den Händen gehalten habe. Ob zum Beispiel unser stilles Theolein ein stiller Mann geworden ist. Und ob unser... Hey, Mucksmäuschen, still! Oh. Lass mich hören, du Hexe! Ich war mein Leben lang Mucksmäuschen, still! Was, Mutter? Meine Mutter ist auch da. Kennst du ihn noch? Nee, du kennst nur dich selber. Wieso hast du das getan? Wieso hast du mich nicht still sein lassen? Aber hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass du mich auf die Welt geholt hast. Ruhig, sie lass mich los. Lass mich los. Du hast alles kaputt gemacht, du Hexe. Ich hab dich immer verachtet und jetzt zeig dir, was aus mir geworden ist. Ich zeig dir, was aus einem wird, den du deinen Willen aufgezwungen hast. Jetzt. Lass mich los. Du sollst mich los. Schätzkinder, ich bring dich um. Ich bring euch mit mir um. Sehen. Ich wollte bloß meinen Ball holen, der da runtergefallen ist. Wieso geht denn die Tür nicht mehr auf? Ich schwör's, ich geh nie wieder allein ins Schloss, ich schwör's. Werde ich jetzt auch verbrannt, wie die Hexe Neiße? Mach mal das Licht an! Wieso steht da bloß eine Kerze am Fenster? Hinterm Vorhang! Macht doch gar keinen Sinn! Hallo? Verdammt, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wieso? Agnes? Frau Stricker? Wieso liegen Sie hier im Bett und wer ist der alte Mann? Hallo, wer sind Sie? Mein Name ist Franz Fresdorf. Ich kenne die Agnes seit meiner Kindheit. Stimmt's, Agnes? Stimmt doch, was ich sag. Haben Sie die Frau gefesselt? Wieso? Damit sie nicht abhaut. Ha, super. Die Alte ist 90, Mensch, du. Die haut nicht mehr ab. Was wird hier gespielt, du? Und wer bist du? Was treibst du dich hier mitten in der Nacht herum? Wie kommst du hier überhaupt rein? Und du? Ich will das sofort wissen. Halt den Mund, du bist ja überflüssig. Was bin ich? Was? Lass mich los, du Einbrecher! Loslassen! Was willst du, Theolein? Sag nicht Theolein zu mir. Theolein ist tot und du stirbst auch. Das Bettzeug sieht aus wie das von meiner Mutter und das Kreuz an der Wand, genau über uns, ja, ekelhaft. Wie geht es deiner Mutter, Theo? Der geht super gut. Die ist im Himmel oder in der Hölle, schwer zu sagen. Und was treibt der hier? Fesselspiele? Verschwinden Sie, Theo. Wie bitte? Sie stören. Ich störe? Ich störe nicht, Herr Fresdorf oder wie Sie heißen. Ich bin hier, weil ich was zu erledigen habe. Ich auch. Und was? Ich bin hier, weil ich mit Agnes ein paar ernste Dinge zu besprechen habe. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Mit dem Leben, meine ich. Also gehen Sie. Lassen Sie uns alleine. Hörst du mir nicht zu? Hört ihr mir alle nicht zu? Ich bin der, um den es hier geht. Pass mal auf. Agnes? Hebamme. So nennt man doch deinen Beruf. Was? Du hebst doch die kleinen Kinder an und dann ziehst du sie raus aus den Müttern. Und dann lässt du dir einen Orden geben. Ich war dabei. Letzte Woche am Freitag. Und heute ist wieder Freitag und ich bin wieder hier, weil letzten Freitag wurde ich gestört. Das weißt du ja noch. Was ist mit dir, Theo? Warum bist du so geworden? Wie denn? Wie bin ich denn geworden? Mucksmäuschen still. Mäuschen, Mäuschen. Ich bin ein Mäuschen. Du, warte mal, da fällt mir was ein. Agnes. Agnes hieß früher Agnes, nicht Neise. War das nicht der Name für Agnes im Mittelalter? Oder was sag ich noch früher? Neise, wie die Hexe. Ich hab's immer gewusst. Ihr seid Hexen. Ich werd euch alle verbrennen. Das muss so sein. Und ich muss sie noch nicht mal fesseln. Das hat der alte Mann schon besorgt. Danke. So, der ist erstmal ruhig gestellt. Wer ist das? Was will der von dir? Er ist verrückt geworden. So wie du, Franz. Ich bin noch nicht verrückt, Agnes. Ich liebe dich. Und jetzt will ich wissen, wieso du dein Versprechen nicht gehalten hast. Du hast mein Leben kaputt gemacht, verstehst du, Agnes? Du hast dein Kind getötet und ich habe dich nicht verraten. Dafür wolltest du dein Leben mit mir teilen. Hast du nicht getan. Warum nicht? Sag's mir, Agnes. Du hast dich getäuscht. Du bist still, Theo! Ich habe in der Tür gestanden und alles gesehen, wie du das Kissen genommen und es auf das Gesicht des Babys gedrückt hast, bis es still da lag, gnadenlos. Aber es hat dich noch angesehen, das kleine Wesen. Ja, Agnes, es hat dich angefleht mit seinen Augen, die groß und hell waren und voller Angst, so wie deine jetzt. Und du hast kein Wort gesagt, hast nur da gestanden vor dem Bettchen mit dem grünen Kissen in der Hand, dürr und böse, und dann hast du es getan. Mir ist schlecht geworden, aber ich machte keinen Mucks. Du hast mich nicht bemerkt. Erst hinterher hast du dich umgedreht. Da war ich schon im Flur und wollte so tun, als wäre ich gerade erst in deine Wohnung gekommen. Du hast mich gefragt, was ich hier suche. Und ich sagte nichts. Ich wollte dich nur besuchen. Ich hatte Angst, allein zu Hause. Meine Mutter war in der Reißverschlussfabrik und mein Vater. Der Krieg hatte begonnen. Die Männer waren im Krieg und ich war allein. Und du... Du warst 4 Jahre alt. 4... Ich war 6! Und du? Wie alt warst du? Sag's! Sag's mir noch einmal, Agnes. Oder soll ich Neise sagen, wie die Hexe? Was ist dir lieber? Wie alt warst du damals? 17? Ich war 19. Das Kind war von einem Mann, der 31 war. Er hat's mir angehängt und ich wollte loswerden. Es war nicht mein Kind. Es war ein fremdes Kind. Aber das Kind hatte einen Vater. Du hast dem Vater sein Kind weggenommen. Du hast es ermordet und verscharrt in der Erde beim Turm. Und die Knochen wurden erst 20 Jahre später gefunden bei Ausgrabungen. Ganz zufällig. Du hast den Vater angelogen und sein Kind ermordet. Du Mörderin. Was hast du ihm denn gesagt, als er gekommen ist und sein Kind sehen wollte? Was denn? Er ist nicht gekommen. Er ist nicht wiedergekommen. Er fiel im Krieg. Seine Leiche wurde... verbuddelt im russischen Sand. Er hat nie was erfahren. Es ist alles gut. Es ist alles gut? Du hättest mich nicht fesseln müssen, Franz. Ich lauf dir nicht weg. Und ich lauf mir auch nicht mehr weg. Ich bring jetzt alles zu Ende. Bist du da? Ganz sicher? Nichts Auffälliges, Kollege Diedrichs. Wir sind einmal ums Schloss rumgegangen, auch über die Steinbrücke. Das Haupttor ist abgesperrt. In dem einen Turm brennt noch Licht, ist wohl die Wohnung der alten Hebamme. Sonst alles dunkel. Ja, aber wie soll der Jacobi hierher gelangt sein? Zu Fuß unmöglich. Viel zu weit von Unna aus. In der Nacht... Wir kehren um. Moment. Das sind Reifenspuren, die zum Abhang führen. Moment mal. Versteht ihr das? Ich habe so viele Kinder. So viele Kinder auf die Welt gebracht und alle gesund und schreiend und froh. Bis auf dich, Theolein. Aber ich... Aber eigene Kinder wollte ich nicht. Und das Ehepaar Dietrichs hat sich so sehr ein Kind gewünscht und keins bekommen. Was? Wie heißt die Familie? Ich war 41 Jahre alt und schwanger von P... Ach, der Name spielt keine Rolle. Er war auf unserer Station ein junger, zuverlässiger Kranken. Wir haben nur ein einziges Mal zusammen... Ich wollte das Kind einfach nicht. Ich dachte, wenn ich ein eigenes Kind habe, dann kann ich nicht mehr für all die anderen sorgen. Und wie heißt die Familie, an die du das Kind verschabelt hast? Du warst ein zweites Mal schwanger und hast das Kind wieder nicht gewollt? Wie ist der Name? Dietrichs Rede. Lassen Sie die Frau los. Leck mich. Dietrichs, ja? Lassen Sie so die Frau Kommissar los. Kalli? Loslassen. Ja. Wie der Kommissar? Vergreifen Sie sich nicht an der Frau! Aufhören! Aufhören, bitte! Ich bitte! Die Kerzen! Der Vorhang hat Feuer gefangen! Es brennt! Hilfe! Hilfe! Raus hier! Ich krieg die Schnüre nicht auf, verdammte Knoten! Ich will nicht verbrennen! Steh auf, komm! Los. Ich kann nicht! Meine Beine sind taub! Raus hier! Mach die Tür auf, alter Mann! Mach die Tür auf! Ihr verdammten Säcke! Ihr sollt euch hier drin lassen! Lass mich los! Was soll das? Gut so. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Ich bleib in diesem Zimmer. Lauf weg, Franz, lauf! Was machst du denn? Komm zurück, Agnes! Hey, Moment! Du kannst doch nicht hier drin bleiben! Lass die Tür los! Nein! Geht weg hier alle! Lass mich allein! Das ist mein Ort! Das ist mein Tod hier! Nein, Agnes! Nein! Diesmal... Diesmal schickst du mich nicht weg! Nie wieder! Bist du irre? Komm da raus! Raus da! Da sind Sie endlich, Herr Dietrichs. Wie ist das passiert? Habt ihr nichts bemerkt? Plötzlich schlugen Flammen aus dem Fenster. Das war irre. Die alte Frau? Die Feuerwehr versucht reinzukommen. Zeigen Sie mir, wo das Taxi liegt. Kommt doch da raus! Ihr seid doch beide vollkommen verrückt! Der verreckt doch! Ich bitte dich um Verzeihung, Franz. Für alles, was ich dir angetan habe. Steh doch auf, Agnes. Knie doch nicht. Ich bitte dich. Lauf weg, Franz. Lauf doch. Dann knie ich mich in dich. Das Leben mit dir war mir nicht vergönnt. Das Sterben schon. Lauf, Franz. Lauf weg. Gib mir eine Hand. Es ist so kalt. Hörst du? Was? Hörst du die Stimmen? Die Stimmen der Neugeborenen? Bleib stehen! Theo! Schieß doch, du Kuckuck! Kuckuck! Was meinst du denn damit? Hey! Du bist der Sohn der Hexe Agnes! Aber sie hat dich weggeworfen. Spinnst du? Bist du stehen? Erstes Kind hat sie umgebracht. Ihr zweites hat sie weggeschmissen. Frag deine Adoptiveltern. Ich hab keine Adoptiveltern. Wenn ich schieß auf dich, wenn du nicht stehen bleibst. Dann tu's endlich, du Feigling. Letzte Ahnung, Theo Jacobi. Alle komplett nichts, die diese Hexe in ihren Klauen gehabt hat. Pass auf, Theo, das Auto! Wer ist da? Kennst du mich nicht? Ich hab bloß meinen Ball holen wollen, dann ist die Tür zugegangen. Du hast wieder im Rittersaal Fußball gespielt. Das darfst du nicht. Das ist streng verboten. Entschuldigung. Ich wollte bloß ein Tor schießen, so eins wie Stanley Bruder gegen Liverpool. Wer bist du? Ich bin die Agnes Stricker. Ich habe dich auf die Welt gebracht. Ich will zu meiner Mama. Ich sag ihr, dass du hier bist. Kann sie dich später abholen? Nein, nein, nein, nein. In einer Nacht aus Feuer von Friedrich Arni. Theo Jacobi, Ulrich Gebauer, Karl Dietrichs, Josef Tratnik, Most, Oliver Broth, Frau Mulisch, Beate Abraham, Agnes Stricker, Marianne Roger, Franz Fresdorf, Horst Sachtleben. In weiteren Rollen Tatjana Klasing, Paul Fasnacht, Ilse Strambowski, Therese Dürrenberger, Sigrid Bode, Ronald Mukwanasi und viele andere. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer, Matthias Fischenich und Gudrun Hausen. Musik Bernd Keul. Regieassistenz Gerrit Bohms. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.